hab alles verspielt. Mein Haus, mein Auto, sogar Frau und Kind. Die haben jetzt einen anderen. Ich sitz da im Obdachlosenheim vor meinem Spind. Ich denk, unsere Welt ist ganz weit weg. Alles hab ich verloren. Ich hab dich nicht verstanden. Bist jetzt du mein Freund oder was? Wie lang haben wir uns kennt? Oder hast du das plötzlich verpennt? Nur weil ich kein Geld mehr hab, sollte ich mich jetzt verbissen? Ja, weil kannst du das alles gar nicht wissen? Dass ich alles verloren hab. Ich hab dich nicht verstanden. Bist jetzt du mein Freund oder was? Wie lang haben wir uns kennt? Oder hast du das plötzlich verpennt? Nur weil ich kein Geld mehr hab, sollte ich mich verbissen. Ja, wie kannst du das alles gar nicht so genau wissen, dass ich alles verloren hab?